5. Ich bin an der Reihe. Sou eu. Dutzend. A dúzia. Noch etwas? Mais alguma coisa? Irgendeine. Alguma. Sache. A coisa. Grammatik, Seite 73. Liter. O litro.